بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بجمت من نام الله صلى الله عليه وسلم هل من هذا الشكاية من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen heute inshallah ta'ala weiter mit dem 99. Kapitel. Immer noch im Kapitel der Unterkapitel der 99. Unterkapitel vom Kapitel der Reinheit und mit 251. Hadith. Das Kapitel lautet: Öffnet eine Frau ihre Haare für den Rusul. Und die Frage, die dahinter steckt, ist: Wenn jemand Rusul durchführt, dann ist es voraussetzt für die Gültigkeit, dass das Wasser an die Kopfhaut gelangt. Und das wird erschwert dadurch, dass die Haare eben geflochten sind oder irgendwie anders gebunden sind. Und deswegen diese Frage. Und weiterführend ist auch die Frage, unterscheidet man zwischen dem Fall von Rusul aufgrund von Janaba und von Rusul aufgrund von, weil die Periode zu Ende ist, Heil zu Ende ist. Denn der Unterschied zwischen beiden ist nicht in der Art und Weise Rusul, sondern im Intervall. Denn der Janaba kann öfter stattfinden, aber der Rusul aufgrund von Hayd selten. Und deswegen waren manche Gelehrte, rahimahullah ta'ala, der Ansicht, dass eine Frau ihre Haare für den Rusul nach dem Hayd öffnen muss, aber für den Rusul nach Janaba eben nicht. Aufgrund der Erleichterung oder weil es eine eben einfacher ist und das andere eben einem schwerer fällt, wenn es öfter stattfindet. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn Haare auf bestimmte Art und Weise gebunden werden, es relativ aufwendig ist, das wieder so herzustellen, wie es gewesen ist. Deswegen die Frage, der 251. Hadith Salama radiallahu anha sagte, dass eine muslimische Frau zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte: O Gesandter Allahs, ich habe Zöpfe in meinen Haaren, muss ich sie lösen, um mich wegen der Janaba zu waschen? Er sagte: Es genügt, wenn du drei Hände voll Wasser darüber gießt. Danach gießt du Wasser auf deinen gesamten Körper, dann bist du wieder rein. Aus diesem Hadith entnehmen wir offensichtlich, wie es auch dem Anschein nach ist, dass eben eine Frau ihre Haare beim Rusul nicht öffnen braucht, sondern dass es ausreicht, wenn das Wasser an die Kopfhaut gelangt und deswegen auch drei Hände voll, denn bei einer Hand voll ist die Wahrscheinlichkeit eben gering. Und auch entnehmen wir aus diesem Hadith, dass es eine vollkommene Art und Weise des Rusul gibt, die wir beim letzten Mal schon besprochen haben, aber es gibt auch eine kurzgefasste und das ist diese. Die kurzgefasste ist, dass Wasser an den gesamten Körper gelangt. Und deswegen, wenn man auch ins Meer oder in einen See springt mit der Absicht, sich von der Janaba oder sich zu reinigen vom Zustand der großen Unreinheit, Al-Hadith Al-Akbar, dann genügt das aus, denn alle anderen Sachen sind beim Rusul eben Sunnah und nicht Voraussetzung. Der nächste Hadith, Al-Maqburi berichtet, dass eine Frau zu Salama kam. Dann erzählte er denselben Hadith, wie wir gerade also gehört haben. Sie sagte: Ich fragte für sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er berichtete inhaltlich dasselbe, sagte aber: Drück Wasser bei jedem der drei Male aus den Zöpfen aus. In dieser Überlieferung wird also klarer, dass Salama eigentlich diejenige ist, die gefragt worden ist, und sie hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Frage gestellt und nicht die Frau dem Propheten direkt alaihi salatu wasallam, sondern sie war die Vermittlerin. Ja, und das nennt man übrigens auch das ist beim Hadith Mursal al-Sahabi. Warum? Weil Mursal al-Sahabi heißt was? Das heißt, ein Sahabi berichtet etwas über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber er hat das selbst nicht von ihm gehört, sondern über einen anderen Sahabi. Okay? Das ist manchmal ganz wertvoll zu wissen, denn je näher jemand an der Quelle ist, am Propheten alaihi salatu wasallam, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass er es auch richtig verstanden hat. Denn manchmal kommt es zu Konflikten. Ja, es gibt ein Paradebeispiel für solche Angelegenheiten. Vielleicht habt ihr mal gehört, dass man, wenn man in der Hajj ist, der Umrah ist, also im Ihram-Zustand ist, darf man nicht heiraten. Okay, eine der neun Verbote sind, dass man nicht heiraten darf im Ihram. Und jetzt heißt es aber in einer Überlieferung von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, dass der Prophet, a.s.w., Maimuna, geheiratet hat, als er Muhrim war. Also im Ihram war. Muhrim heißt es im Ihram. Und das ist ein Problem, ja, weil das eigentlich gar nicht erlaubt ist. Ja. Aber jetzt gibt es eine andere Überlieferung. Maimuna selbst, radiallahu anha, unsere Mutter, sie selbst sagt, der Prophet hat mich geheiratet, als er halal war. Halal ist das Gegenteil von Muhrim, also wieder aus dem Zustand praktisch rausgetreten ist. Und jetzt gibt es viel dazu zu sagen, aber eine Sache können wir festhalten, Ibn Abbas war nicht selbst aktiv involviert in diesem Geschehnis, weil geheiratet hat der Prophet Maimuna. Und Maimuna war aktiv involviert im Geschehnis und sie sagt, wie es gewesen ist, deswegen hat ihre Aussage Vorrang. Also sie wird besser Bescheid wissen über das, was sie selbst erlebt hat. Ja. Und hier ist ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, Ibn Abbas hat das mit Sicherheit über einen Sahabi, über den Propheten gehört, aber eben nicht direkt. Also ist seine Aussage eben die weniger richtigere und die andere ist die richtigere. Und Allah weiß am besten Bescheid. In der nächsten Überlieferung sagte Aisha radiallahu anha, wenn eine von uns Junub war, nahm sie so drei Hände voll Wasser. Und dann zeigte sie eben mit ihren beiden Händen, den sie zusammenlegte. Dann goss sie es über ihren Kopf. Dann nahm sie mit einer Hand Wasser und goss es auf die eine Kopfhälfte und dann auf die andere. Ja, deswegen, das heißt, manchmal einfach dreimal und hier hat es deutlicher gemacht. Eben einmal für die rechte, einmal für die linke Kopfhälfte und einmal für den gesamten Kopf. Aisha radiallahu anha sagte, wir pflegten den Russel mit dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, mit gebundenen Haaren durchzuführen. Sowohl außerhalb wie auch während der Pilgerweihe. Das heißt also, erstens mit gebundenen Haaren. Das heißt, die Frau braucht das für den Russel aufgrund von Janaba nicht öffnen. Und denkt dran, also alles, was wir bis jetzt gelesen haben, war in Bezug auf Russel aufgrund von Janaba oder eben nicht näher erläutert. Ja. Und die zweite Sache ist, es ist ein Hinweis darauf, dass man den Russel vollziehen darf, sowohl also sich waschen darf praktisch, sowohl während man im Ihram ist, als auch außerhalb. Ja. Also außerhalb ist ja klar, aber die Frage ist eben während des Ihram, man darf sich während des Ihram duschen, man darf auch seinen Ihram wechseln. Das Verbot, was es gibt, ist, dass zum Beispiel eines der neun Verbote ist, sich zu parfümieren während des Ihram. Da müsste man eben aufpassen, was die Duftstoffe angeht, die man benutzt. Muss man eben auf eine neutrale Seife umsteigen für diese, oder man benutzt einfach nur klares Wasser. Ebenfalls lernen wir aus diesem Hadith, dass die Frauen damals manche von ihnen eben auch längere Haare getragen haben. Das gehört auch zur Weiblichkeit der Frau, dass sie eben sich nicht die Haare ganz abrasiert oder so kurz macht, wie es in der Regel Männer machen. Shuraih ibn Ubaid sagte, Jubair ibn Nufair lehrte mich in Bezug auf den Russel aufgrund von Janaba, dass Thauban ihnen Folgendes erzählte. Also Thauban ist dann der Sahabi, radiallahu ta'ala. Sie fragten den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, danach und er antwortete, was den Mann angeht, so soll er die Kopfhaare auseinander teilen und waschen. So soll er die Kopfhaare auseinander teilen und waschen, bis er zu den Haaransätzen kommt. Was hingegen die Frau angeht, so muss sie ihre gebundenen Haare nicht öffnen. Sie soll dreimal mit beiden Händen Wasser auf ihren Kopf gießen. Also, schließen wir hier auch, also die Sache, dass die Kopfhaare auseinander geteilt werden soll, dass er eben darauf achten soll, dass Wasser überall hingelangt, denn auch ein Mann kann längere Haare tragen. Unser Prophet hat auch manchmal seine Haare länger wachsen lassen, bis zu den, zu den Ohren, und bei Hajj und Umrah dann auch abrasiert. Das heißt also, männlichen Haare können, Kopfhaare können auch dichter sein und größer sein. Entscheidend ist hier, dass eben das Wasser an die Kopfhaut gelangt, und man darf eben damit nicht zu leichtfertig umgehen, weil wir gesagt haben, Prophet a.s. den Menschen gedroht hat, wenn sie diese Pflicht nicht erfüllen. Und es ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes hinterher. Tayyib. Dann kommt es zu, 100. Kapitel, im Zustand des Junub den Kopf mit Chithmi waschen. Chithmi ist eine bestimmte Pflanzenart, mit denen man, ein Seifenersatz, kann man sagen. Aisha überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Junub war und seinen Kopf mit Chithmi wusch. Er benutzte nur dies und goss dann kein Wasser mehr auf seinen Kopf. Diese Überlieferung, unabhängig von ihrer Schwäche, ist aber trotzdem interessant, fiqh-technisch gesehen, denn die Frage ist, normalerweise braucht man ja Tahur, Wasser, um sich zu reinigen. Ihr wisst ja, es gibt ja drei Arten von Wasser, entweder Tahur, das ist die Wasserform, wie Allah es ursprünglich erschaffen hat, vom Regen, vom See, vom Meer und so weiter. Und dann gibt es Tahir, Wasser, das ist nicht mehr reinigend, sondern nur reines Wasser, das sich eben hinsichtlich seines Geruches oder Farbe oder Geschmacks leicht verändert hat, ja, oder deutlich verändert hat, aber immer noch als Wasser bezeichnet wird. Ja. Und dann ist eben, weil eben was hineingefallen ist, einen Geruch verändert hat oder weil man damit was gekocht hat, dann hat Wasser sich eben in seinen Eigenschaften verändert, dann ist es nicht mehr reinigend, aber es ist immer noch daher rein. Aber man kann damit eben gemäß der Mehrheit der Gelehrten kein Wudu mehr damit verrichten und sich den Hadath wegwaschen sozusagen. Und jetzt ist eben die Frage, wenn ich mir Seife auftrage, ja, dann vermischt sich ja das Wasser mit dieser Substanz. Und dann ist das Wasser nicht mehr Tahur. Ja, also das heißt, sobald ich Wasser in Eimer Wasser habe und ich mache darin Seife, und damit es eben die Seife sich darin auflöst, dann ist das Wasser nicht mehr Tahur. Ja. Aber wir sagen, wie bei diesem Hadith auch, es ist entscheidend, das Wasser, das du benutzt. Also ein Unterschied, ob ich das reine Wasser über mich gieße und dort die Seife schon eingewirkt hat auf meinen Kopfhaare, das ist kein Problem. Damit wasche ich praktisch meinen Körper damit ab. Oder ob ich die Seife in den Eimer tue und den Eimer in Anführungsstrichen verunreinige und damit mich dann wasche. Dann habe ich nämlich im zweiten Fall kein Tahur-Wasser benutzt, sondern Tahir-Wasser benutzt. Ja? Also das ist praktisch, was wir aus diesem Hadith profitieren, dass der Prophet a.s. diesen Seifenersatz benutzt hat, und er hat dadurch praktisch uns gesagt, entscheidend ist das Wasser, das du gießt über deinen Körper. Ist es Tahur, dann spielt es keine Rolle, dass es auf der Haut vermischt wird mit anderen Substanzen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. 101. Wenn eine Flüssigkeit vom einen Partner auf den anderen gelangt. Aisha sagte in Bezug auf Flüssigkeiten, die vom einen Partner auf den anderen gelangen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte eine Handvoll Wasser auf mich zu spritzen und dann nahm er eine Handvoll Wasser und spritzte es auf sich. Die Unreinheiten sind verschiedener Stufen, sind von verschiedenen Stufen. Wir haben die normale Unreinheit, die entfernt werden muss durch mindestens einmal Wasser. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Urin gelangt an meine Haut oder Samenflüssigkeit oder ähnliches, dann benutze ich mindestens einmal Wasser, besser dreimal. Entscheidend ist, dass eben diese Najasa, diese Unreinheit entfernt wird. Dann gibt es aber eine Unreinheit, die schwerwiegender ist und eine Unreinheit, die nicht so streng ist. Ja? Einmal die schwerwiegende kennen wir, ist gemäß der richtigen Ansicht nur der Hund und seine Flüssigkeiten, also besonders der Speichel des Hundes. Da genügt es eben nicht, einfach nur einmal zu waschen, sondern da musst du 7-mal waschen und einmal davon auch Erde benutzen. Das heißt, man nimmt eine Handvoll Erde auf die Stelle, wo der Speichel des Hundes war, reibt diese Stelle ein und dann gießt man 7-mal Wasser darüber und dann ist die Stelle gereinigt. Und dann gibt es eine erleichterte oder vereinfachte Verunreinigung. Das ist eben die Beispiel dafür ist, die Vorsamenflüssigkeit des Mannes und das Gleiche wäre es auch bei der Frau. Und diese Flüssigkeit, wenn sie an den Körper gelangt, wäscht man es ab, wie der Prophet es im Hadith von Ali gesagt hat, radiallahu anhu. Aber wenn es an die Kleider gelangt, wie in diesem Hadith, den wir jetzt gerade vor uns haben, dann reicht es, wenn man eine Handvoll Wasser nimmt und auf die entsprechende Stelle gießt. Und das ist eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala, denn wenn es am Körper ist, kann man das einfacher wegwaschen. Mit meiner Hand Wasser gießt es an die Stelle und reibt es und wäscht es weg. Aber wenn es an den Kleidern ist und man hat dort ein Tropfen oder zwei Tropfen oder mehr oder weniger, dann ist es ein bisschen schwieriger in dem Moment jetzt zu waschen, im Sinne von, dass es wegkommt. Ja, vom Körper kommt es leichter, aber vom Kleider, vom Stoff ist es schwieriger. Deswegen hat der Islam, alhamdulillah, uns erleichtert, indem wir einfach eine Handvoll nehmen, das darüber gießen. Und dadurch ist mehr Wasser da als diese vereinfachte Unreinheit, dann ist die Sache damit gegessen. Ja. Man braucht also nicht jetzt die Kleider ausziehen und waschen und reiben, das ist unnötig und braucht man nicht machen. Wenn es sichtbar ist und man schämt sich dafür, macht man, was man möchte, das ist kein Problem. Es geht nur darum, dass man beten darf in dieser Kleidung und Allah weiß am besten Bescheid. 102. Mit der menstruierenden Frau gemeinsam essen und zusammen sein. Ja, diesem Kapitel liegt natürlich zugrunde, dass die Juden damals eine Frau mit sich nicht zusammen hausen ließen, nicht zusammen wohnen ließen im gleichen Haus, nicht zusammen gegessen haben, nicht zusammen gesessen sind, weil sie die Frau als unrein betrachteten. Wie heißt es, unrein, also im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur das Blut, das sie ausstoßen, sondern sie selbst. Und der Islam hat dazu natürlich eine andere Einstellung und deswegen geht und es ist ja so, dass die Juden und die Christen ein Volk der Schrift sind und deswegen stellt sich schon die Frage, handeln wir so wie sie und machen das so nach, wie sie es beigebracht bekommen haben, weil ja ihre Religion ursprünglich auch von Propheten überbracht worden sind oder eben nicht. Es gibt auch eine Regel, sie lautet bei uns, das Gesetz der Völker vor uns ist auch für uns Gesetz, solange unser Gesetz ihm nicht widerspricht. Ja. Voraussetzung natürlich ist auch die Authentizität der Überlieferung. Ja, das bedeutet, kein Muslim würde auf die Idee kommen heutzutage und ein Gesetz ableiten aus der heutigen Bibel zum Beispiel. Das würde keiner machen, weil darum geht es nicht. Es geht darum, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim uns etwas berichtet über die Völker vor uns oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den Sahih-Hadithen uns berichtet etwas über die Völker vor uns, ja, dann ist eben die Frage, wie wir damit umzugehen haben. Sagt er uns das, weil wir auch danach handeln sollen? Oder geht es eigentlich, weil oft ist es eine Geschichte, die erzählt wird, ja? Und da kommt zwar etwas vor, was interessant ist, aber die Frage ist, ist es dann relevant für uns oder ist es eben nicht relevant für uns? Anas ibn Malik berichtet, dass die Juden die menstruierenden Frauen aus dem Haus vertrieben und weder mit ihnen zusammen saßen, tranken, noch überhaupt mit ihnen im Haus zusammen waren. Dann wurde der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam darüber befragt, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala folgende Ayah herabsandte. Auf Arabisch: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Sie befragen dich nach der Monatsblutung. Sprich, sie ist ein Leiden. So haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern. Das ist der Vers 222 in Surat al-Baqarah, Surah 2. Dann sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Das ist wichtig, weil die Ayah heißt, فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فَالْنُحِيطَ. Das heißt, geht ihnen aus dem Weg oder haltet euch von ihnen fern, wie es hier übersetzt worden ist. Und jetzt könnte man das ja auch so verstehen, ne? wie das damals praktiziert wurde von den Juden. Aber der Prophet ﷺ erklärt uns jetzt, was ist mit Fernbleiben gemeint. Dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, haltet euch ruhig mit ihnen in den Häusern auf. Macht alles wie sonst, bis auf den Geschlechtsverkehr. Ja. Daraufhin sagten die Juden, dieser Mensch will sich in jeder Sache von uns unterscheiden. Dann kamen Usayd ibn Khudayr und Abbad ibn Bishr, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und sagten, O Gesandter Allahs, die Juden sagen das und das. Sollen wir dann nicht erst recht mit ihnen während der Menstruation verkehren? Da veränderte sich der Gesichtsausdruck des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, sodass wir dachten, er sei zornig auf sie. Dann gingen die beiden weg. Dann gingen die beiden weg, nachdem sie dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam etwas Milch geschenkt hatten. Hiernach schickte er nach ihnen und gab ihnen die Milch zu trinken, sodass wir wiederum der Meinung waren, dass er ihnen nicht mehr zürnte. In diesem Hadith, also offensichtlich, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Aya bekommen als Antwort auf die Frage, dürfen wir mit unseren Frauen zusammen sein während der Menstruation oder müssen wir uns von ihnen trennen während dieser Tage, die normalerweise 6 bis 7 Tage dauern? Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala als Antwort sinngemäß, sie befragen dich nach der Monatsblutung, sprich sie ist ein Leiden, so haltet euch von den Frauen während der Monatsblutung fern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht ihnen klar, jetzt pass auf, das ist der entscheidende Punkt. Der Prophet erklärt ihnen, hiermit ist nicht das gemeint, was ihr wortwörtlich verstehen könntet, sondern haltet euch fern, in welcher, was heißt wortwörtlich, weil die Frage ist ja in welcher Hinsicht. Ja? Das heißt, haltet dich von der Person so und so fern. Was meinst du damit? Du sollst vielleicht keinen Kontakt zu ihm haben, du sollst vielleicht ihn nicht begrüßen, du sollst vielleicht mit ihm kein Business machen, du sollst vielleicht ihn nicht zu dir nach Hause nehmen. Aber es ist immer eine Frage der Relation. Was ist damit gemeint? Und hier geht es eben konkret nur, haltet euch fern in Bezug auf den Geschlechtsverkehr. Das ist also, nennt man eben eine allgemeine Aussage, die aber nicht allgemein gemeint ist, sondern sich bezieht auf einen bestimmten Fall. Ja? Und dann die Juden regten sich darüber auf, weil sie sagten, dieser Mensch, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der will sich ja in jeder Sache von uns unterscheiden. Und es war so, dass in der mekkanischen Periode oder am Anfang der medinensischen Periode hat der Prophet ﷺ öfter Sachen gemacht, um den Juden und Christen ähnlich zu sein, um sie zu gewinnen für sich. Und später erst kam dann die Regelung, dass man eben sich von ihnen im Gegenteil unterscheiden soll. Dadurch bilden nämlich die Muslime ihre eigene Persönlichkeit. Ja? Und diese Unterscheidungen sind vielfältig und eine davon ist eben, dass die Sache mit der Menstruation, die angesprochen worden ist. Und all dies basiert, wie gesagt, auf dem Hadith, in dem der Prophet sagt, dass sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Das heißt, wer Leuten nachmacht, gehört zu ihnen. Ja, das ist auch normal. Also jeder Mensch lebt danach. Also wenn ich da auf der Straße draußen jemanden sehe, der sich kleidet, wie ein Jude sich kleidet, dann denke ich, dass es ein Jude ist. Und wenn jemand sich kleidet, wie ein Christ sich kleidet, dann denke ich, dass es ein Christ. Wenn jemand sich kleidet, wie ein Priester sich kleidet, dann denke ich, dass es ein Priester ist. Ja? Das ist ganz normal. Jeder Mensch verfährt so. Und deswegen sind wir auch angehalten, eben uns nicht so zu kleiden oder verhalten, wie es typisch ist für eine bestimmte Religionsgemeinschaft. Ja? Das heißt, hier geht es hier um atypische Sachen. Ja? Hier geht es nicht um, ein Volk isst gerne Kartoffeln und deswegen soll es keine Kartoffeln essen oder sowas. Oder ein Volk isst gerne Pizza, deswegen soll es keine Pizza essen. Ja? Sondern es geht hier um atypische Sachen für eine bestimmte Religion. Wer dann so macht wie sie, dann denken natürlich alle, sie sind ein Teil von ihnen. Ja? Und gerade damals war es noch schlimmer, weil wenn jemand so redet und so aussieht und so sich kleidet wie eine bestimmte Volksgruppe und er verstirbt zum Beispiel, da gab es kein Register, wo eingetragen war, welche Religion diese Person gehabt hat, sondern es war einfach nur vom Hörensagen, war er Muslim, war er kein Muslim, wie dem auch sei. Entscheidend ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, unterscheidet euch von den Juden und lasst die Frauen ruhig bei euch zu Hause und ihr sollt mit ihnen Umgang haben, nur kein Geschlechtsverkehr. Und tatsächlich gemeint ist nur der Geschlechtsverkehr und nicht alles andere, was auch zu den Intimitäten dazugehört. Und dann haben sie sich darauf aufgeregt und gesagt, er will sich ja in allen Sachen von uns unterscheiden. Und dann kam Usayd ibn Khudayr und Abbad ibn Bishr, möge Allah mit ihnen zusammen zufrieden sein, und erzählten dies dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber was haben sie dann gemacht? Die haben dann gesagt, wenn es darum geht, dass wir uns von ihnen unterscheiden sollen, dann wäre es doch angebracht, und jetzt kommt der logische Denkfehler, den wir als Muslime auf keinen Fall machen dürfen. Leider sehr oft Muslime diesen Denkfehler machen, gerade Anhängern bestimmter Sekten, ja, also eigentlich allen anderen außer Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Und zwar, dass sie eben jetzt eine logische Schlussfolgerung gemacht haben, auf Kosten eines Textbeweises, auf Kosten einer Ayah, auf Kosten eines Hadithes. Und das ist ein riesiges Problem. Warum? Weil sie haben gesagt, Tayyib, jetzt, wenn es prinzipiell darum geht, dass man sich von den Juden unterscheidet, dann sollten wir erst recht mit unseren Frauen verkehren, während sie ihre Menstruation haben, damit wir uns auch von ihnen unterscheiden. Aber jetzt hast du hier eine Ayah im Koran. Allah sagt ganz klar, dass diese Sache haram ist, verboten ist. فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ Also es ist, während der Monatsblutung haltet euch von dem Wort, übrigens eigentlich ist das wahrscheinlich gar nicht so die ideale Übersetzung, da man soll sich nicht von den Frauen fernhalten, wenn man muss, sondern von Al-Mahid. Und Al-Mahid ist im Arabisch die Stelle, wo die Monatsblutung rauskommt, wo das Blut entsteht oder ausgeschieden wird. Und deswegen geht es tatsächlich um den Geschlechtsverkehr und alle anderen Intimitäten eben nicht, wie ich darauf hingewiesen habe. Aber habt ihr gesehen, diese logischen Schlussfolgerungen, eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verallgemeinern, das ist vielleicht klingt logisch, klingt vernünftig, aber Voraussetzung dafür ist, dass es nicht einem Hadith widerspricht. Ja? Deswegen, wenn jemand zum Beispiel heutzutage kommt und sagt, der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, fastet, wenn ihr das Neulicht von Ramadan seht und brecht euer Fasten, wenn ihr das Neulicht von Shawwal wieder gesehen habt. Ja? Und jetzt kommt jemand und sagt, ein Prinzip in der Religion ist doch, dass wir eine Gemeinschaft bilden. Und wir wollen doch alle gemeinsam anfangen zu fasten, alle gemeinsam enden zu fasten. Deswegen, es geht nicht darum, ob man sieht oder nicht sieht, und es geht darum, ob der Neumond, ob das Neumondlicht rechnerisch schon sichtbar sein könnte. Ja? Dann sagen wir, dieses Prinzip kann nicht korrekt sein, wie du es verstanden hast. Weil wenn das Prinzip korrekt wäre, dann widerspricht es ja einem Aussage unseres Propheten selbst, a.s.w. Es kann nicht sein. Das Prinzip der Einheit ist, dass wir uns halten an das, was er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Dadurch haben wir die Einheit gewährleistet. Ja? Nicht indem wir dem widersprechen, was er gesagt hat, a.s.w. Weil diese logischen Schlussfolgerungen, vielleicht klingt das für dein Ohr logisch, dem anderen klingt das auch logisch, dem dritten klingt das unlogisch, das ist alles irrelevant. Relevant ist es, ob es übereinstimmt mit den anderen Textbeweisen. Und hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde zornig. Jemand kommt auf eine Idee, wodurch er die Aussage Allahs außer Kraft setzt. Jemand kommt auf eine Idee, durch die er ein Hadith bei Bukhari Muslim so tut, als gäbe es ihn nicht. Ja, wie will dieser Mensch Yawm al-Qiyamah Allah Azza wa Jal oder seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüberstehen und ihm sagen, ich habe deine Aussage missachtet. Ja, einfach missachtet, weil ich gedacht habe, du meinst es nicht so. Was soll er denn ihnen sagen, wenn er etwas meint? Er sagt etwas und du musst davon ausgehen, dass ein Mensch das meint, was er sagt. Du kannst nicht etwas anderes davon ausgehen. Ja? Und wenn du was anderes sagst, dann musst du das natürlich begründen und das wird dann lastet die Beweislast eben auf dich. Und der Prophet wurde zornig. Da veränderte sich der Gesichtsausdruck des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam so, dass wir dachten, er sei zornig auf sie. Das ist verständlich. Wo kommen wir denn hin, wenn der Prophet sagt, sallallahu alaihi wa sallam, eine Sache und wir sagen, nein, machen wir nicht oder wir verstehen das anders. Ja? Deswegen grundsätzlich gesehen werden Aussagen wortwörtlich verstanden. Das ist die Ausgangslage. Grundsätzlich werden Aussagen wortwörtlich verstanden. Wann sagen wir eine Aussage, dürfen wir nicht wortwörtlich verstehen, wie sie da steht? Naja, wenn es andere klare Aussagen vom Propheten gibt, die noch deutlicher sind, die wir kennen, die können wir nicht missachten. Wir packen in Anführungsstrichen einen Konflikt sonst hätten, weil wir haben zwei Aussagen, wir können nicht nach beiden handeln. Dann nehmen wir das, was klar und deutlich ist und verstehen das, was man auch anders verstehen könnte, im Lichte dieser klaren und deutlichen Aussagen. Und wir machen ja dann genau das, was Allah gesagt hat. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, Al-Imran, هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ. Er ist derjenige, der auf dich das Buch herabgesandt hat. Darin gibt es klare Verse, muhkamat. Wa ukharu mutashabihat. Und es gibt auch andere Verse, die mehrdeutig sind. Das sagt uns Allah von vornherein. Und das Gleiche gilt in Bezug auf die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass es eben ein Zeichen der Krankheit im Herzen ist, wenn man sich auf diese mehrdeutigen Ayat beruft und dadurch versucht, sage ich mal, auf Kosten der eindeutigen Ayat Schlussfolgerungen zu ziehen. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Möge uns davon bewahren. Was denen angeht, die ihren Herzen Abschweifung haben, das heißt Abschweifung von der Wahrheit, woanders hin, sie befolgen die mehrdeutigen Ayat. Und da kommen dann so die skurrilsten Sachen raus und die seltsamsten Interpretationen. Und das bildet immer die Grundlage von Sekten, egal welche Sekte auch immer. Weil, und deswegen sage ich immer, Ahle Sunnah al-Jama'ah, kannst du niemals überraschen. Jemand, der der Sunnah des Propheten, dem Koran Karim folgt, den kannst du niemals überraschen in einer Diskussion oder in einer, sage ich mal, also wenn eine andere Sekte einen versucht zu überzeugen von seinen Sachen, niemals überraschen, weil unsere Ausgangslage ist, wir glauben an das, was Allah gesagt hat, wie es im Koran steht. Unsere Ausgangslage ist, was der Prophet gesagt hat, das nehmen wir so hin, wie es da steht. Die Ausgangslage der anderen Sekten ist eben genau nicht das. Objektiv gesehen ist es eben genau nicht das, sondern ihre Ausgangslage ist zum Beispiel ein mehrdeutiger Hadith, ein schwacher Hadith, ein erfundener Hadith. Ja, ich habe mal ein Büchlein, das ist ein bisschen näher angeschaut von einer Sekte. Das war brutal, was für erfundene Hadithe da erwähnt werden. Und Hadithe, die Gott bewahre, da brauchst du keine Hadithe studiert haben, um zu wissen, dass dieser Hadith niemals authentisch sein kann. Also Hadithe, die dazu aufrufen, andere anzurufen als Allah Azza wa Jal. Also wenn da deine Alarmglocken nicht anfangen zu läuten, dann wann fangen sie an zu läuten? Der Koran ist alles Tauhid und plötzlich kommt jemand und sagt zu dir, sollst Hilfe suchen bei den Grabesbewohnern. Und sowas gibt es, aber nur Herzen, die Gott bewahre, keinen Tauhid haben, werden davon natürlich beeinflusst. Alle anderen sagen langsam, also da kann was nicht stimmen. Ja? Weil selbst wenn der Hadith authentisch überliefert wäre, was eigentlich logisch nicht möglich ist, ja? Aber stell dir mal vor, selbst dann, ich habe einen Koran von 604 Seiten, der mir etwas anderes sagt, okay? Dann muss ich doch mal da bleiben mit dem, was klar und deutlich ist. Es gibt nur einen Gott. Wenn einer sagt, es gibt zwei, drei, man kann der Hadith, egal wo der steht, der Hadith, ja, erstmal ablehnen. طيب. Wie dem auch sei, der Prophet s.a.w. war zornig darüber. Und das ist, liebe Geschwister, immer eine Sache, wo ich gerne darauf hinweise und wünschte mir, wenn jemand mal so etwas zusammenstellen würde, wie schwerwiegend es ist, eine Anordnung Allahs subhanahu wa ta'ala zu missachten, auch wenn sie den Anschein hat, dass es gar nicht so schlimm wäre. Also, wenn etwas verboten wird, ja, dann heißt es zum Beispiel, mach das nicht. Zum Beispiel hier, geht den Frauen oder während der Menstruation geschlechtlich aus dem Weg. Ja, das ist die Bedeutung des Verses. Jetzt aber diese Sache zu widersprechen, im Vers steht nichts drin, wenn du das machst, dann bekommst du die Strafe. dann musst du das und das machen, diese Dunya, die und die Kafara leisten. Da steht gar nichts davon. Es gibt Sünden, da sind extra Sühneleistungen dafür. Es gibt Sünden, da sind, Gott bewahre, gibt es gerichtliche Strafen dafür, richtig? Es gibt manchmal Geldstrafen. Es gibt manchmal, wie zum Beispiel, wenn jemand auch hier geschlechtlich verkehrt mit seiner Ehefrau während der Menstruation, gibt es eine Überlieferung, dass man einen Dinar oder einen halben Dinar Kafara zahlen muss dafür. Ja? Das heißt, es gibt Sünden, bei denen es eine Sühneleistung gibt. Und es gibt Sünden, die scheinen so schlimm zu sein, dass es dafür keine Sühneleistung mehr gibt. Ja, ich gebe euch ein Beispiel. Beispiel für, wenn jemand einen Menschen aus Versehen getötet hat. Beim Autounfall zum Beispiel. Dann gibt es eine Sühneleistung dafür. Allah im Koran Karim sagt das. Ja? Ein Sklaven befreien, wenn du das, wenn es keinen gibt, dann musst du eben 2 Monate hintereinander fassen. Okay? Und dann gibt es die Dia, ne? das Blutgeld, was man an die Erben des Getöteten bezahlen muss. Aber bei vorsätzlichem Mord, bei absichtlichem Mord, was willst du denn da machen? Was willst du denn da machen? Das ist, da gibt es natürlich auch eine Art Sühneleistung, aber das ist ja, das wiegt ja nicht das doch nicht auf. Und du hast dann, was heißt, wiegt nicht auf? Natürlich, wenn man sich einigt und die andere Gruppe davon absieht, das ist eine Sache, ja. Aber ich gebe vielleicht ein besseres Beispiel, beim Schwur. Beim Schwur, wer geschworen hat, Wallahi, ich werde morgen das und das nicht tun. Und dann ist er, macht das trotzdem. Dann gibt es dafür eine Sinneleistung. Machst du, speist du 10 Arme. Oder, aus der zweiten Möglichkeit, du kaufst 10 Armen Kleidung. Kleidung, was heißt Kleidung? Das heißt, ein Mensch hat keine Kleidung, jetzt kaufst du ihm so viel Kleid, dass er beten kann. Ja? Ein Obergewand, Untergewand in manchen Völkern, vielleicht bei uns wird es ein bisschen teurer. Und dann hast du, oder dritte Möglichkeit, ist ein Sklaven befreien, aber die gibt es nicht. Das ist, wenn man einen Schwur gebrochen hat. Okay? Diese 3 Möglichkeiten. So, jetzt, was ist aber, wenn jemand absichtlich gelogen hat beim Schwur? Das kann sich ja nur beziehen auf Gegenwärtiges oder Vergangenes. Ne? Weil dieses, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich auf zukünftige Ereignisse. Ich werde das und das machen bei Gott. Dann muss ich mich daran halten. Wenn ich aber der Meinung bin, es ist eigentlich besser, das nicht zu machen, darf ich brechen, ist kein Problem. Das hat dann, aber ich muss die Sühne leisten. Der Prophet sagt es, dass wenn er etwas geschworen hat zu tun, also es geht um die Zukunft, und danach sieht er etwas anderes, wäre besser gewesen, dann sagt er, dann mache ich das, was besser ist, und mache die Sühneleistung. Das ist gar kein Problem. Aber es geht mir jetzt schwört jemand und lügt dabei. Und das kann sich ja nur beziehen auf Gegenwärtiges. Also jemand sagt, Wallahi, ich bin heute in der Stadt so und so, aber er ist gar nicht in dieser Stadt so und so zum Beispiel. Oder bei Allah, gestern habe ich das und das gemacht, aber hat es gar nicht gemacht oder umgekehrt. Tamam? Wenn er das macht und absichtlich überlügt, dann gibt es nach manchen Gelehrten gar keine Sühneleistung dafür. Weil das ist so schwerwiegend und so schlimm und so gewaltig, wie heißt es, dass selbst wenn er diese Sühneleistung machen würde für den Schwur, den ich gerade eben erwähnt habe, ist das, wiegt das nicht mehr auf. Wiegt das nicht mehr auf. Deswegen sagt die Scharia, in diesem Fall machst du Tauba und hoffst bei Allah dein Leben lang, dass Allah dir verzeiht, aber du gehst nicht davon aus. Du hoffst es, gibst die Hoffnung nie auf, aber du verlässt dich niemals darauf. Wie bei anderen Sünden auch, nur da ist es eben besonders schwerwiegend. Ich wollte nur sagen, hier Allah sagt, geht den Frauen geschlechtlich während der Menstruation aus dem Weg, und die Sahaba sagen, ein Beispiel, was meint ihr, warum sollen wir es, machen wir es doch lieber doch? Und mit Sicherheit wollten sie nicht hier dem Allah, wollten nicht Allah subhanahu wa ta'ala widersprechen. Und sie haben nur einen Vorschlag gemacht, damit sie auch den Juden in dieser Hinsicht zuwiderhandeln. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde zornig deswegen, weil das ist nicht die Art und Weise, wie man damit, wie heißt es, umgeht. Allah hat etwas gesagt und dann muss man sich daran halten, ohne Wenn und Aber. Dann gingen sie beide, gingen die beiden weg, nachdem sie dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam etwas Milch geschenkt hatten. Anscheinend wollten sie zur Beruhigung ihm etwas geben, hatten Angst, dass er, oder sie wollten testen, wie er damit umgeht, ob er das Geschenk annimmt oder nicht annimmt. Und später hat er sallallahu alaihi wasallam ihnen ebenfalls etwas davon zu trinken gegeben, von der Milch, Und haben sie das Gefühl gehabt, okay, dann ist die Situation doch inshallah ta'ala im grünen Bereich, wie man so schön sagt. Denn nichts anderes war für Sahaba schlimmer, als wenn sie wussten, dass derjenige, den sie lieben und für den sie leben und dem sie nachahmen, dass er sie ausschließen würde aus seinem Kreis, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Aisha radiallahu ta'ala anha sagte, wenn ich während meiner Periode Fleisch von meinem Knochen abnagte, wenn ich Fleisch von einem Knochen abnagte und ich ihn dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gab, setzte er seinen Mund genau an derselben Stelle an wie ich. Und wenn ich trank, gab ich ihm den Becher und er setzte seinen Mund genau an die Stelle, von der ich auch getrunken hatte. Und aus dieser Überlieferung entnehmen wir unter anderem, dass eben die Unreinheit der menstruierenden Frau nicht eine Unreinheit ist, die sich in ihrem Speichel wiederfindet oder in ihrer Haut wiederfindet, sondern die Unreinheit ist eben tatsächlich das Blut an sich. Und deswegen, das sehen wir auch gleich in einer folgenden Überlieferung. Aisha radiallahu anha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte seinen Kopf in meinen Schoß zu legen und den Koran zu lesen, während ich meine Tage hatte. Ja. Auch das will sie darauf hinweisen, dass das Lesen des Koran Karim ist eine edle Sache, für die man normalerweise Tahara braucht. Ja. Und sie ist ja im Zustand der großen Unreinheit, Tahara, Hadath Akbar, und trotzdem, trotz der Berührung war das kein Grund, eben den Koran nicht zu lesen. Und das wird deutlicher im 103. Kapitel. Eine menstruierende Frau holt etwas aus der Moschee. Aisha radiallahu anha, also die Frage, die darunter zu verstehen ist, weil eine Moschee ist ein Ort, an dem sich jemand mit großem Hadath nicht aufhalten darf. Ja, also gemäß der richtigeren Ansicht darf ein Mensch, egal ob er Junub ist oder ob die Frau Ha'ad ist oder Nufasa, das heißt, ob die Wöchnerin ist, sich während des großen Hadith in der Moschee nicht aufhalten. Und die Frage ist jetzt, aufhalten ist eine Sache, aber die Frage ist zum Beispiel, darf man reingehen, schnell etwas holen? Und noch wichtiger, und diese Frage wird jetzt auch hier beantwortet, was ist, wenn nur ein Teil des Körpers die Moschee betritt von dieser Person? Aisha sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir, gib mir den Teppich aus der Moschee. Da sagte ich habe meine Tage. Da sagte er, deine Menstruation ist doch nicht in deiner Hand. Deine Menstruation ist doch nicht in deiner Hand. Diese Aussage, deine Menstruation ist doch nicht in deiner Hand, manche Gelehrte haben gesagt, gemeint ist im übertragenen Sinne, das heißt, du hast diese Angelegenheit nicht in deiner Hand, du kannst nicht darüber bestimmen, wann du deine Tage hast und wann du sie nicht hast, deswegen darfst du ruhig in die Moschee gehen, auch wenn du deine Periode hast. Das ist die erste Ansicht unter den Gelehrten in Bezug auf das Verständnis dieses Hadithes. Und die zweite Ansicht besagt, dass hiermit wortwörtlich das gemeint ist, was dort steht, und zwar, dass die Unreinheit, die Menstruation, und zwar das Blut, ist ja nicht in deiner Hand. Ja, weil das ist nicht der Ausgang, nicht die Stelle, wo das Menstruation austritt, sondern deswegen darfst du mit deiner Hand hineingreifen. Denn das Verbot, eine Moschee zu betreten im Zustand der großen Unreinheit, bedeutet, die Moschee mit dem gesamten Körper zu betreten und nicht nur mit einem Teil davon. Ja. Und das ist auch die stärkere und die richtigere Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, abgesehen noch von anderen Beweisen darüber. Aber entscheidend ist, dass, und das hat der Prophet ja auch gemacht, alayhi salatu salam, wenn er sich in die Moschee zurückgezogen hat, einen I'tikaf gemacht hat, im Ramadan zum Beispiel, aber manchmal außerhalb, und er wollte seinen Kopf reinigen oder sich bürsten lassen von seiner Ehefrau, dann hat er die Moschee nicht verlassen, sondern hat nur seinen Kopf rausgestreckt und sie hat ihm die Haare gekämmt und das war's. Das auch hier hat er die Moschee nur so weit verlassen, wie es sein musste, damit der I'tikaf eben deswegen nicht ungültig wird. An dieser Stelle machen wir inshallah ta'ala Stopp und beim nächsten Mal machen wir mit dem 104. Kapitel weiter. Die menstruierende Frau holt das Salah nicht nach. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.